guten alten Türen brennen Kreuze in der Nacht und ein Reiter in weißer Robe hält auf dem Hügel wach und der Mond zieht seine Wand überm Kreis des Klug-Klugs-Klang. Und der Mond zieht seine Wand überm Reich des Blutes. Durch die Fluten des Mississippi fährt ein Dampfer langsam vorbei. Und der Captain grüßt die Kreuze, die da leuchten in der Dunkelheit. Und der Mond zieht seine Wand überm Reich des Klug-Klugs-Klang. Und der Mond zieht seine Wand überm Reich des Klug-Klugs-Klang. Und die Männer in den Kapuzen schwören stolz beim Fackelschein: Lasst uns tot oder die Ersten eines weißen Europas sein. Und der Mond zieht seine Wand überm Reich des Klug-Klugs-Klang. Und der Mond zieht seine Wand überm Reich.